Abschnitt 25 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weiße Nächte. Nach einem dunkeltrüben Tag kam eine weiße Nacht. Sie hat aus stillen Augen mich grüßend angelacht. Ach, schenk mir blassem Träumer, schenk mir doch deinen Mund und küsse meine Seele, die Sterbende, gesund. Nach einem dunkeltrüben Tag kam eine weiße Nacht. Ende von Weiße Nächte.